or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Ich seh deine braunen Augen, dein braunes Haar, so lang und schön. Oh, nur noch eine Stunde an deinem Munde. Und dann musst du gehen. Hallo, hier ist DIY or Die mit der April-Ausgabe. Ja, hallo, willkommen. Willkommen, meine Stimme ist ziemlich hinüber, aber wir ziehen das jetzt heute trotzdem einfach durch. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Das war gerade Malaria mit dem Song Geh duschen. Bettina Köster, die Sängerin von Malaria und auch zum Beispiel von der Vorgängerband Mania D, ist vor ein paar Wochen gestorben, deswegen dachte ich mir, kann man das als Anlass nehmen und mal wieder Malaria spielen. Der Song Geh duschen ist 82 auf der Split-LP New York, Berlin mit Die Hausfrauen erschienen. Und Bettina Köster hat ziemlich viel gemacht und unter anderem war sie zum Beispiel Teil der genialen Dilettanten und hat in diesem Rahmen bei den nachdenklichen Wehrpflichtigen Saxophon gespielt und gesungen und noch 100.000 andere Sachen. Könnt ihr euch auch einfach mal mit beschäftigen. Ja, das war Malaria. Ansonsten, ich habe ein bisschen was Neues mit dabei. Ich habe mir das neue Tape von DBA aus Berlin geholt. DBA hatten wir hier vor gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, schon mal vorgestellt. Und das neue Tape heißt Unbearable, erschienen bei Phantom Records. Und es gibt 10 Songs, ganz grob irgendwas zwischen so ein bisschen Eggy Garagi-Punk und abgehackten, zackigen Post-Punk. Ihr hört 2 Songs, und zwar zuerst den Song Death. Das ist, würde ich sagen, der ruhigste und atmosphärischste Song auf dem Tape. Der klingt ein bisschen wie eine Mischung aus The Cure und Nichts, also Nichts, die Band. Und danach hört ihr dann den Song Cars, der dann im Gegensatz zum Song vorher wieder super zappelig überdreht losgeht. DBA. Okay, jetzt geht's irgendwie gerade nicht. Einen ganz kleinen Moment. Warum geht's denn nicht? Okay, ich probiere das jetzt mal so. Thank you. Das waren DBA mit dem Song, jetzt muss ich nochmal schauen, Cars, und davor mit dem Song Death vom Unbearable Tape. Dann habe ich noch was Semi-Neues mit dabei, nämlich das Tape von Morse aus Mainz. Vielleicht heißen sie auch Morse. Keine Ahnung, ich sage jetzt Morse. Das Tape ist von 2024, deswegen nur so semi-aktuell, aber immerhin. Nennt sich D335A, erschienen auf Dysfunctional Disco Records. Und jetzt kommt ein bisschen Kontrastprogramm. Es gibt nämlich 9 Songs zwischen Power Violence und Thrash Hardcore. Und davon hört ihr 2 Songs. Zuerst Fair and Square und danach Granby Planning Commission. Morse. Das waren Morse mit Granby Planning Commission und davor Fair and Square von ihrem ersten Tape. Genau, das war's mit den aktuellen Sachen. Jetzt machen wir wieder eine Zeitreise, und zwar ins Jahr 82. Da kam nämlich das Album Generic Flipper von Flipper raus. Flipper waren aus San Francisco. Yes. Und ich habe ja gar nicht so einen Bezug zu der Band, weil ich sehr lange gebraucht habe. Als ich mir das Album nämlich zum ersten Mal komplett angehört habe, war ich total enttäuscht, weil Flipper nicht so klang, wie ich dachte, dass Flipper klingen, von dem, was ich gelesen hatte. Als ich irgendwann mal No Trend angehört habe, habe ich mir gedacht, geil, ich dachte, so klingt Flipper. Deswegen bin ich immer so ein bisschen enttäuscht von Flipper. Aber diese LP ist eigentlich schon auch gut. Und die kam jetzt, wurde wieder veröffentlicht auf Superior Viaduct. Ursprünglich ist die erschienen auf Subterranean Records. Und wir hören jetzt als erstes den Song Way of the World. Den mag ich von dem Album, ich würde sagen, fast am liebsten. Unter anderem deswegen, wenn irgendwas scheiße ist und es fällt einem dieser Song ein, dann ist alles wieder halb so wild, weil es ist einfach The Way of the World. Ja, genau, ja. Soll ich dann, ich erzähle zwischen den Songs ein bisschen noch was. Sollen wir die gleich direkt nacheinander spielen? Willst du das dann ansagen? Können wir auch machen. Ja. Dann genau, wir haben uns nämlich beide jeweils einen Song von genau, der Platte ausgesucht für euch. Weil wir euch jetzt mal mit Flipper hier nerven wollen. Ich habe mir Shed No Tears ausgesucht vom selben Album. Und mir ging es sogar ein bisschen ähnlich wie dir, Jesse, mit Flipper. Ich bin auch eigentlich Flipper-Spätzünder gewesen. Ich kannte die von dem Not So Quiet on the Western Front Sampler mit diesem mega geilen Sacrifice-Song, den wir hier auch, glaube ich, schon mal gespielt haben in unserer Antikriegssendung. Und ja, dann habe ich auch irgendwie in meinen frühen 20ern mir das mal reingezogen und fand es auch nur so lala. Und in den letzten 5 bis 10 Jahren lief es dann doch bei mir rauf und runter. Ich kann auch das 84er Album Gun Fishing auch noch sehr empfehlen, genauso wie die Compilation ihrer Singles und Sampler-Tracks, Sex Bomb Baby heißt die Platte. Ansonsten, ja, was gibt's zu Flipper zu sagen? Krass einflussreiche Band, auch für spätere Musikgenres des Alternative Rocks haben sich ganz viele Künstler und Künstlerinnen auf Flipper bezogen, sowohl ästhetisch als auch musikalisch. Und ja, wenn man immer so in den Punk-Annalen nachliest, waren sie ja schon so eine Anti-Haltung zum schnellen US-Hardcore, der dann auch immer mehr schneller, härter, gewalttätiger, und da waren Flipper wohl mit ihrer, ja, verdruckten, langsamen Flipper-Art so ein Anti, haben sie so als Anti-Ding dazu gesehen. Bisschen ähnlich auch wie No Trend ja auch, die ja so ein bisschen aus der, eher nicht aus der Bay Area waren, sondern aus der DC Area, also ich glaube aus Baltimore, die halt auch so diesen Ostküsten-Hardcore so ein bisschen was durch einfach fehlende Geschwindigkeit entgegensetzen wollten. Ja, was ich vielleicht noch bei Flipper erwähnen mag, dass sie sehr... Bei No Trend klingt es halt nicht so Slacker-mäßig. Mhm. Flipper, finde ich, ist sehr Slacker-mäßig. Das stimmt. Ich finde, bei Flipper hört man schon noch Drogen raus. Ja. Da hört man die Drogen in der Musik. Ja. was ich noch sagen... Das klingt auch so, als wenn sie beim Spielen alle auf einem Sofa sitzen. Das stimmt, ja. Ja, ja, ja. Ja. Schlechtes Essen, Essen und Bong rauchen. Ja. So ein bisschen. Ja, das ist schon so die diese Art von Punk. was ich noch cool finde bei Flipper, dass sie teilweise mir unverständliche Texte haben, aber teilweise sehr geile, assige, gesellschaftskritische Texte. Und Shed No Tears, den ich spiele, ist einer davon. Ja. Und, genau. Und jetzt hören wir zweimal Flipper, 8 bis 10 Minuten in your face. Flipper. Yes, volle Kanne Flipper. That's the way of the world. We'll be right back. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 und es waren gerade Flipper mit Shed No Tears und davor That's the way of the world. Und ein Teil von euch ist wahrscheinlich vor ein paar Minuten gegangen und der andere Teil hat sich gefreut, dass wir zwei lange Flipper-Songs hintereinander spielen. Ja. Ja, San Francisco Weirdness. Ja, jetzt kommt West-Berlin Stumpfsinn. Und zwar habe ich eine 7-Inch dabei von der Westberliner Hardcore-Punk-Band Zerde Seed 81. Die ist, da sind drei Songs drauf, auf Power It Up ist das erschienen. Und das war, waren Songs, die eigentlich auf dem Fun's Not Dead Sampler sind. Und die sind jetzt hier nochmal wieder erschienen als quasi die ganze Session. Und der Fun's Not Dead Sampler, ein ganz interessanter Sampler mit unter anderem Inferno, Wut und anderen deutschen mit 80er Jahre Hardcore-Bands von 85. Genau, kann gar nicht so viel über die Band sagen. Ich finde die drei Songs ziemlich cool. Es ist, obwohl zwei Songs ziemlich stumpfe Saufpunk-Songs sind, darauf hatten Deutsche irgendwie immer schon Bock, so im Punk. Und ich habe deswegen den Song gegen Fashion und gegen Mode ausgesucht. Auch ein wichtiges Punk-Thema. Ja. Zerde Seed 81, Mode. Ja, DIY or Die, das ist ein Modemagazin. Genau, weil es geht jetzt modisch weiter, aber erst zeige ich euch, was ihr gehört habt. Es war gerade Zerde Seed 81 mit Mode von der 7-Inch auf Power It Up. Das sind drei Songs drauf von dieser Westberliner Hardcore-Band oder eher Punk-Band, wie auch immer. Es geht weiter, ich habe schon angeteased mit modebewussteren Punks aus den 80er Jahren und zwar Punk, Death Rock, Post-Punk, New Wave aus Spanien. Das Label Munster Records hat eine Singles-Box oder 7-Inch-Box rausgebracht namens Golpes. Eine ziemlich coole Zusammenstellung von 14 7-Inches im Original-Artwork, die eine coole Übersicht bieten über eigentlich so die Kult- Singles und EPs der spanischen Wave Post-Punk Death Rock Ära. Ich kann einfach mal euch vorlesen, was da alles drauf ist. Ihr habt enthalten die zwei Singles von Paralysis Permanente, dann die Split von Paralysis Permanente mit Cabinet Caligari, dann zweimal Cabinet Caligari, einmal Desejables, keine Ahnung. Dann zweimal El Último Sueno, zweimal Alaska y los Pegamoides, zweimal Agrimensor K und zweimal Los Seres Vacios. Sind coole Sachen dabei, sind auch eher mittelmäßige Sachen dabei. Zum Beispiel Agrimensor K versucht so ein bisschen nach Pornography Cure auf Spanisch zu klingen, scheitert aber ein bisschen. Ein bisschen ähnlich geht es mir bei Los Seres Vacios, die so ein bisschen Susie and the Banshees mäßig auch auf Spanisch einen Sound machen wollen. Machen das, finde ich, cooler als Agrimensor K. Ja, es ist durchmischt, aber es ist natürlich extrem interessant. Vor allem, was cool ist, dass diese Box auch ein ja fast schon fanzine-mäßiges Beiheft enthält, wo ziemlich coole Fotos sind, enthalten sind. Deswegen kam ich jetzt auch auf den Fashion-Aspekt, weil also spanische Death-Rocker, Death-Rockerinnen und Post-Punks sahen ziemlich gut aus, also ziemlich cooler Fashion-Style, sehr cool geschminkt, sehr coole Klamotten, also schon sehr orientiert an dem ganzen so Bad Cave und LA Death Rock Style, aber irgendwie doch eigen. Genau, ich habe jetzt da drei Bands ausgesucht, alle drei aus Madrid, und wir starten mit einer Band, die jetzt zumindest dieser Song gar nicht so Death Rock Post-Punkig klingt, sondern wirklich eher Popic New Wave. Wir starten mit Alaska y los Pegamoides und dem Song Horror en Hypermercado. Und danach hören wir noch gleich im Anschluss zwei Songs. Und welche das sind, verrate ich euch dann. Ihr hört jetzt dreimal spanischen New Wave der 80er. Los geht's mit Alaska. Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. Y nadie Das war jetzt dreimal spanischer New Wave Post-Punk der 80er. Gerade habt ihr gehört El Último Sueño mit Perdido en el Túnel del Tiempo. Davor Parálisis Permanente mit Sangre. und davor Alaska Ilos Pegamoides mit Horror NL Hypermercado. Die drei Songs sind als Single enthalten auf der Golpes-Box und die gibt es auf Munster. Sehr interessant, also wenn ihr mal Bock habt, alten spanischen New Wave, Post-Punk, Deathrock, wie auch immer man das dann nennen mag, auszuchecken und die Platten daheim zu haben und euch coole Fotos anzuschauen. Ja, Empfehlung. Weiter geht's mit spanischem Punk, jetzt wieder richtig Punkrock. Und wir verlassen auch Madrid. Alle drei Bands, die ich gespielt habe, kamen aus Madrid. Wir gehen jetzt nach Andalusien, nach Granada. Und ich habe das Album von TNT dabei, von 1983. Manifesto Guernica heißt das. Und das ist im Original 83 erschienen und wurde jetzt auf Beat Generation wieder veröffentlicht. Und ja, sehr cooler, melodischer leicht poppiger Punk mit ein bisschen der Clash-Kante und politischen Texten auf Spanisch. Super, TNT, let's go, Sin Futuro. Das waren TNT aus Granada, Andalusien, Spanien mit Sin Futuro von ihrem Manifesto Guernica Album von 83. Das gibt es jetzt auf Beat Generation. Und ich gehe weiter zu einer Hardcore-Punk-Band aus Los Angeles. Einer Band, die wir hier auch öfter schon gespielt und gefeiert haben und die hier, glaube ich, auch ein bisschen Konsens ist. Ja. Ja. Zumindest die ersten beiden Alben. Und ich habe das dritte Album dabei. Die Rede ist von Circle Jerks aus Los Angeles. Golden Shower of Hits von 83. Und das wurde auf Trust Records, sowie auch die anderen beiden, jetzt wieder veröffentlicht. Dieses Album fällt immer ein bisschen hinunter, liegt daran, dass es doch nicht mehr so spannend ist wie die ersten beiden. Also Wild in the Streets und Group Sex sind natürlich totale Ami-Hardcore-Punk-Klassiker. Beim dritten Album Golden Shower of Hits gehen Circle Jerks noch ein bisschen mehr in die Punk-Rock und auch Rock-Richtung, wie sie dann später bei den Alben danach eigentlich dann größtenteils unterwegs waren. Das finde ich dann schon eher unspannend. Ist jetzt kein Must-Have, wenn man sich doch für Circle Jerks interessiert und die Stimme des Sängers Keith Morris mag, dann kann man sich das besorgen oder zumindest mal anhören. Ich habe einen sehr hardcore-punkigen Song ausgesucht. Ihr hört Under the Gun von Circle Jerks vom dritten Album Golden Shower of Hits. Yo, Circle Jerks. Ja, das waren Circle Jerks aus Los Angeles mit Under the Gun. Ja, wir fanden jetzt ein bisschen, dass die Luft beim dritten Album des Circle Jerks ein bisschen raus war im Vergleich zu Wild in the Streets und Group Sex. Ja, ist nett. It's the way of the world. That's the way of the world, ja. Jetzt kommen wir auch zu einer Band, die eher nur so nett ist, aber ich habe sie trotzdem mitgebracht. Und die passt gut rein, hätte gut reingepasst in mein UK 82 Special. Ja. Und zwar habe ich dabei Violators aus, ich habe es mir aufgeschrieben, Chapel Enle-Frith. Das klingt wie Frankreich, aber es ist England. Irgendwo so in der Mitte von England irgendwo. Und zwar waren Violet ist eine sehr komische Band. Die hatten eine Sängerin und einen Sänger. Die Songs mit dem Sänger klingen wie stumpfer UK-82-England-Hardcore-Punk mit leichter Skin-Oi-Kante. Und die Songs mit der Sängerin klingen ziemlich wavig. Also eigentlich nicht unüblich. Die Band hat drei EPs oder Singles, also zwei 7-Inches, eine 12-Inch auf New Future rausgebracht. Und ja, siehe Blitz. Blitz haben ja auch als Oi Street Punk Band angefangen, wurden dann eine New Wave Band. Also irgendwie haben die da schon auch mit diesem Sound geflirtet. Es ist auf jeden Fall interessant, sagen wir es mal so. Ich habe eine Platte, die heißt Die With Dignity, The No Future Years, und die ist auf Puke and Vomit erschienen, haben wir jetzt ja schon öfters hier vorgestellt. Und da sind, wie ich schon sagte, die drei Platten drauf. Es sind sogar vier drauf, entschuldige. Summer of 81, dann Gangland, Die With Dignity und Life on the Red Line. Noch ein paar Bonus-Songs. Und ja, es ist sehr durchmischt, aber durchaus interessant. Und ihr hört einen sehr wavigen Song dieser Band, der ganz anders klingt als die Songs, wo der Sänger singt. Ihr hört Die With Dignity, Violators, aus irgendwo in England. Waren Violators, eine englische Punkband auf No Future, und der Song Die With Dignity ist auf der Die With Dignity Compilation auf Puke and Vomit. Und wir kommen jetzt schon zum Schluss der Sendung. Es war heute eine sehr vielseitige Sendung, fand ich, oder? Allerdings. Es war alles dabei. Ich würde sagen, sehr abwechslungsreich. Ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Wir sind am Sendeende angelangt. Genau. Wir verabschieden uns. Wir hören uns im Mai wieder. Und es gibt aber noch was für euch. Genau, wir verabschieden uns doch vielseitig, wie die Sendung heute war, mit einem Soundtrack. Und zwar von einem Punkfilm von 1983 hat Penelope Spheeris den Film Suburbia gemacht. Die hat auch die Kleine of Western Civilization. Ich habe nämlich den Namen gerade erkannt und habe nochmal nachgeguckt. Ah, ja. Ja, also eine Punk-Regisseurin. Ja. Aber im Gegensatz zu Die Kleine of the Western Civilization, was ja eine Doku ist, ist Suburbia ein Spielfilm mit echten LA-Punks als Schauspielern und Schauspielerinnen und echten LA-Punk-Bands, nämlich DI, TSOL und The Vandals. Der deutsche Untertitel ist Rebellen der Vorstadt. Ja, das sind wenn man sich das Cover anschaut, das sind Rebellen der Vorstadt. Genau, ich habe mir den Soundtrack mal besorgt. Das ist interessant, das sind die Live-Songs aus dem Film drauf. Und von TSOL sind zwei Songs aus ihrer Kitsch-Phase, wo sie soften, poppigen Goth-Rock gemacht haben. Und da hören wir zum Abschluss Darker My Love von TSOL. Und wir verabschieden uns damit. Danke fürs Zuhören. Ja, mit diesem romantischen Song. Genau. Bis im Mai. Wir hören uns und sehen uns. Tschüss. Ciao.